Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Hallo, einen Zwischenstopp machen wir hier gerade bei Carmen im Schattweg 6. Das ist bei dem Diner, bei dem wir auch schon mal waren, wie wir bei der Geocaching-Messe waren. Da haben wir hier auch abends Pause gemacht. Da war die Weiterfahrt dann nicht so toll für mich, weil ich hinten halbwegs gelegen habe und dann mich übergeben habe. Aber jetzt sind wir hier mitten am Tag, 13.03 Uhr angekommen, laden jetzt noch ein bisschen, brauchen gar nicht viel laden. Pipi-Pause machen, wenn die wiederkommen, fahren wir weiter, dann geht's endlich zum Ziel. Wir sind nur knapp eine Stunde entfernt von Düsseldorf zum Japan-Tag, also mein Japan-Tag, weil Japan-Tag ist ja wegen Corona ausgefallen, der wäre auch an einen anderen Tag gewesen, aber wir machen einen Kurzurlaub, Roadtrip mit Japan Day für mich. Ja, mal gucken, weil Düsseldorf hat Klein-Tokio. Wir werden versuchen, zur Bäckerei zu kommen, die My Heart Bäckerei, da soll ganz gut sein, aber Auswahl wird dann wahrscheinlich schon sehr begrenzt sein. Asialaden gucken, ein neuer Eisladen soll aufgemacht haben, wo man diesen Teriyaki, also in Eisform, die Waffel ist dann in der Form eines Fisches mit Matcha-Eis. Und wir waren aber vorher schon in Bremen bei einem Outlet-Center in einem Nimm-2-Laden. Da gab es nicht nur Nimm-2, auch Merci und andere Sachen. Da habe ich ein bisschen was mitgenommen, ein klein bisschen. War nicht geplant. Starbucks war da auch. Und was für eine Sorte habe ich wohl geholt? Zu meiner Überraschung gab es beim Starbucks Matcha Latte Frappé. Habe ich natürlich genommen. Passt ja zum heutigen Tag wunderbar. Weil ich auch hoffe, dass ich nachher Matcha-Eis bekomme. Mal gucken. War aber für mich zu viel, habe ich gar nicht alles geschafft. Ah, sie kommen schon wieder. Wir können dann jetzt auch weiterfahren. Bis später. Tschüss. Auf oder nicht? Hm? Jetzt nehme ich auf. Test 1, 2, 3. Okay. Ich habe gerade mal nochmal reingehört, was ich unterwegs aufgenommen habe. Ich habe es auch nur einmal geschafft, was aufzunehmen. Ansonsten waren wir immer sehr beschäftigt. Ja, wir sind so bummelig 14 Uhr, glaube ich, angekommen in Düsseldorf. Waren dann auf Parkplatzsuche, haben auch ein Parkhaus gefunden. Da durfte man aber nur bis 23 oder 22 Uhr bleiben. Also wir mussten noch mal umparken, aber das war ja egal. Wir waren dann bei der Schwester von Sebastian. Also Sebastian ist der Mann meiner Nichte. Ich glaube, da habe ich auch schon mal von der Hochzeit von denen erzählt. Oder auch nicht. Doch, ich glaube schon von dem toll geschmückten Auto. Naja, das Praktische ist, dass er Familie in Düsseldorf hat und dass wir da kostenfrei übernachten durften. Und sie ist dann auch gleich mitgekommen. Also wir haben uns so ein bisschen umgezogen, weil wir waren noch eher lange Hose. Es war zu warm. Wir haben halt kurze Hosen gewechselt, angezogen, ja. Und sind dann los. Sie wusste auch genau schon, wo die Straße ist, wo wir hin wollten. Und das Erste, was ich erblickt habe, schon von ein Stück weiter weg, war tatsächlich die Bakery My Heart. Wie befürchtet war das meiste schon aus. Es war allerdings noch Castera da, also den Kuchen, den ich selber auch schon gemacht habe. Sowas ähnliches wie Melon Pan, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß. Habe ich gekauft, war lecker. Mit Anko, also rote Bohnenfüllung, war ganz gut. Ja, da war noch irgendwas da und dann auch so typische Getränke, die man mitnehmen kann. Aber ja, da konnte man auch nur bar bezahlen. Also wenn man wirklich hinfährt, muss man Teil auch bar haben. Manche nehmen noch keine EC-Karte. Dann waren wir auf der Immermannstraße und da war das spannend. Wir dachten erst, ne, lange Schlangen. Der Name ist auch komisch. Ich weiß nicht, ob Ginkgo so richtig ist. Asian Treats. So, Ginkgo steht über ein Schild und dann ist das I ist eigentlich, also ich glaube, es ist ein I, der Fuji mit dem typischen roten Punkt für Japan, also wie die ja, Sonne kann man das auch nennen. Und da haben wir uns als erstes angestellt, also Sebastian und ich haben uns angestellt, weil wir gerne ein Eis wollten. Ein Taiyaki-Eis. Ich glaube, beschrieben habe ich es vorhin schon mal. Und da haben wir es tatsächlich gegessen. In Fischform, in Matcha-Eis. Es gab auch noch Grüntee, aber da trauten wir uns beide nicht ran, weil wir beide nicht so der, nee, Schwarztee, da wir beide nicht so der Schwarzteetrinker sind. Ich habe dann noch rote Bohnen als Füllung unten drin gehabt und gefragt, ob ich Foto machen kann. Und dann wurde auch gefragt, was. Und wo ich zeigte, was ich fotografieren wollte, durfte ich das machen. Also ich habe ihn beim Backen der Eiswaffeln fotografiert und mich selber auch. Also ich wurde fotografiert. Ich habe mich nicht selber fotografiert. Ich wurde fotografiert, ja. Und dann haben wir geguckt. Sphere Bay, wo ich eigentlich gern hin wollte, und den Bücherladen. Und waren leider ewig mega lange Schlangen. Wir sind da ja dreimal dran vorbeigekommen und man hätte immer ewig warten müssen. Und das wollte ich meiner Begleitung nicht antun. Da wir ja da schon gut zu Gast sind, wollte ich nicht noch mehr zur Last fallen, dass die auch noch warten müssen. Nein, wir sind dann halt weiter. Die ganze Straße haben wir gesehen. Das Hotel Nikko mit so einem schönen, ja, Hanami, also Kirschblütenbild, wo sich viele vorfotografieren. Das und das Eis habe ich nämlich vorher auf Facebook schon gesehen und dachte, oh ja, das Foto mache ich auch. Oder wollte ich versuchen zu machen und habe ich auch geschafft. Wir waren dann auch noch in Asia-Märkten drin und haben was gekauft. Gleich im ersten Asia-Markt habe ich auch rote Bohnenpaste gefunden, fertige, die man nicht selber machen muss. Komisches Naschen, was man sich anrührt mit Wasser. Eins habe ich schon probiert, das zweite noch nicht, weil das erste hat nicht so wirklich geklappt. Poki in Mango und in Schoko-Bananengeschmack. Das ist so, wie wir die Sticks, die anderen Sticks haben, habe ich schon mal erklärt, was Poki ist. Ein Glücksbringer und ein Fisch zum Hinhängen habe ich in einem anderen Laden gekauft, wo ja, es Schalen gab, verschiedene typische japanische Sachen, die man sonst nur in Japan findet. Preise waren nicht gerade niedrig, deswegen auch nicht so viel auf einmal gekauft. Gewürzstreuer, die aussehen wie kleine Robben. Das sagt allerdings nur den Tokyo Maniacs-Fans was, weshalb ich die mitgenommen habe. Mir waren da die Gewürze wurscht, aber weil das so aussieht, wie es aussieht, die hässliche Robbe. Obwohl, da sehen die eigentlich ganz niedlich aus. Ja. Mein Mann ist im Garten werkeln. Ist ja Sonntag, da hat er frei jetzt und werkelt im Garten. Na, wie wir so rumgelaufen sind, waren wir auch schon an dem Grill, wo wir abends essen wollten. Und da haben wir ein Auto gesehen. Irgend so ein Rennflitzer-Auto mit Manga-Lackierung, Saber Sakura. Recht flott gemacht. Ich hatte dann abends, also wir sind dann erstmal noch Pause machen bei ihr, ausruhen, bis ihr Mann, Freund nach Hause kam und dann sind wir nochmal los, weil Essen reserviert war, ein Tisch war reserviert. Ich habe gebratene Nudeln im Omelett gegessen, 14,80 €. Bin ich gut mit weggekommen und Grüntee gehabt. Omusoba nennt sich das auf Japanisch. Fand ich recht lecker, also ist auch total reichlich gewesen. Ich bin satt geworden. Meine Begleitung ist nicht satt geworden. Die hatten halt hauptsächlich so kleine Spieße und ja, man sollte halt, wenn man nur Spieße essen möchte, auch ordentlich Reis dazu bestellen, weil der Reis ist eher die Füllung, weil Spieße ist halt nur Zusatz. Ne? In Japan ist halt Reis die Hauptspeise und alles andere ist Zusatz. Das kennen unsere deutschen Gaumen aber nicht. Ja. Nicht. Oktopus hat einer gegessen, da habe ich ein Bild von gemacht. Wir durften uns auch einmal umsetzen, weil da, wo wir waren, war das irgendwie ein bisschen windig. Haben wir nachgefragt. Wir hatten vorher halt einen Platz, wo man zu sechs, siebt, acht vielleicht noch gemütlich hätte sitzen können. Und dann haben wir aber einen Tisch bekommen, also es war ein Outdoor-Tisch. Und jetzt so Tische, die eigentlich für drinne eher sind, wo die ihr dann noch einen Stuhl uns holen mussten. Und zack, wurde man geholt zu einer Eispause. Na, okay, ich war beim Hotel Nico. Das hat mir ja geguckt. Oder nein, ich war, glaube ich, schon beim Auto und beim Essen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Naja, wir waren ja auch den Nachmittag in verschiedenen Asia-Läden. In einem gibt es sogar verschiedenes KitKat. Diesmal war das mit Orange, schön teure Schokolade mit Matcha-Geschmack. Da war ich aber nicht mit drin in dem zweiten, weil ich ja schon eine Tüte hatte. Und das wäre mir auch zu teuer fürs Geldbeutel gewesen. Da hätte ich viel zu viel einkaufen können. Aber ich habe Fotos bekommen, was es da gab. Das sah toll aus, aber die Preise gefielen mir nicht. Naja, waren wir hier schön lecker essen. Wie gesagt, ich bin voll und zufrieden satt geworden. Die anderen haben dann noch einen Döner gegessen. Also man sollte wissen, wenn man in einigen Restaurants geht, dass die Mahlzeiten nicht so groß reichhaltig sind, wie wir es gewohnt sind. Normalerweise kauft man ja mehrere Kleinigkeiten und teilt sie dann am Tisch und hat halt Reis viel dazu. Das war nicht gegeben. Das war auch das erste Mal, dass die so in dem Restaurant waren. Und ich mit meiner Nichte sowieso das erste Mal in einem japanischen Restaurant. Neue Erfahrung. Für mich war es okay, aber ich wusste ja auch schon so ungefähr, auf was ich mich da einlasse. Naja, wir sind dann auch irgendwann mal zu Bett gekommen, also es wurde noch ein bisschen geschnackt. Bisschen den Tag Revue passieren lassen, familiäres besprochen. Was wir nächsten Tag machen wollen. Also wir waren morgens dann zu dritt los und haben die Brötchen gejagt, also Frühstück besorgt. Ich musste beim Bäcker draußen warten. Ich habe meine Maske vergessen mitzunehmen. Ja, wenn wir mit dem Auto gewesen, da hätte ich Ersatzmaske gehabt, aber wir waren ja zu Fuß gelaufen, war ja nicht so weit weg von da, wo wir waren. Ja, war gar nicht mal so schlecht. So Karlstadt. Übernachten ist recht nah an der Immermannstraße. Da ist man auch an einem Park vorbeigekommen, so ein bisschen grün, wo jetzt auch so süße kleine Papageien sind im Schwarm. Da waren wohl früher mal ein Pärchen, schätze ich mal, weil alleine weiß ich nicht, wie die sich vermehren sollen, ausgesetzt worden und die haben sich rasend schnell vermehrt, sodass da recht viele sind. Da muss man halt aufpassen, dass es bald keine Papageienplage gibt. Aber wie ich gehört habe, ist das in mehreren Städten schon so passiert, dass da plötzlich Papageien sind, die sonst nicht da waren. War auf jeden Fall ganz süß. Deni und Gö, das ist der Dönerladen, wo die gegessen haben, also bestellt haben, haben wir den ja mitgenommen, sind noch spazieren gegangen. Ich habe noch eine Figur fotografiert. Ich habe die vorgewarnt, dass wenn wir im japanischen Garten sind, dass ich komische Fotos machen könnte, eventuell. Was ganz lustig war, die haben einen dann auch Tipps gegeben. Du könntest doch das fotografieren und jenes. Ne? Also wir haben dann schon wieder die Sachen zusammengepackt nach dem Frühstück am nächsten Tag. Ins Auto gebracht, sind dann einmal über eine Brücke und konnten schön einen Blick sehen, einmal kurz verfahren quasi, mussten noch mal ein Stück zurück. Und dann begann die Suche des japanischen Gartens, weil der Eingang ist nicht ausgeschildert. Man muss zu irgend so einem Aquadom, irgend so ein Aqua, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, war für mich nicht interessant. Da mussten wir hin auf dem Parkplatz parken. Wir hatten jetzt 2 € bezahlt am Parkautomaten und konnten 3 Stunden bleiben. Man hätte auch weniger machen können, aber ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen. Deswegen 2 € rein statt 1 €. Und auf dem Weg zu dem Teil vom japanischen Garten kommt man auch an so Wasserspiel vorbei. Ganz süß gemacht. Ich vergesse jedes Mal, meine Uhr auf stumm zu stellen. Naja, Wasserspiel, da habe ich auch aufgenommen. Ich weiß nicht, ob man das Plätschern hören kann. Da habe ich einen Rundblick aufgenommen als Video. Und gesagt, sind jetzt auf dem Weg zum japanischen Garten. Vielleicht wird das ein YouTube-Video. Muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme, Menschen unscharf zu machen. Ich habe mich schon ein klein wenig informiert, wie es funktioniert. Aber ob ich das hinbekomme, ist eine andere Sache. Und ob man das dann auch schön zusammenschneidet, ist wieder eine andere Sache. Dann haben wir die Infoschilder gefunden vom japanischen Garten. Da ist das halt gezeichnet von oben mit Zahlen, wo was ist. Dann nochmal ein Infoschild dazu. Es gibt da auch für Geocacher Labcaches. Und wenn man die gemacht hat, kann man auch einen Ratehaken lösen. Aber ich wollte da nicht meine Zeit für beanspruchen, weil ich lieber schöne Fotos machen wollte und das genießen und nicht irgendwelche Zahlen oder Sachen suchen und dann aufschreiben und machen. Ich denke, ich werde eh noch mal nach Düsseldorf fahren, weil ich auch den Tempel und das Eco-Haus, was zum Tempel gehört, verpasst habe zeitlich. Die haben nur bis 17 Uhr auf. Ich dachte auch eher, der Tempel ist beim Japanischen Garten in der Nähe, ist aber ja wieder woanders. Haben wir halt verpasst. Da müssen wir halt noch mal hin. Oh, ist hier auch gerade, wenn ich das Foto von dem Schild online stellen will, muss ich da auch die Schrift einmal schwärzen oder unkenntlich machen, weil wir Menschen sind gespiegelt, beziehungsweise ich nicht, ich wäre ja nicht so schlimm, aber die anderen sind gespiegelt. Ich weiß nicht, ob die das wollen. Nennt sich fernöstliche Idylle im Düsseldorfer Nordpark. Also vielleicht findet man den Nordpark eher. Und da ist halt ein, ne, schönes Stück, wo man spazieren kann. Asiatische Pflanzen, asiatische Bäume, Kunst, so eine Steinpagoden mit Abbildung eines Buddhas, glaube ich, ist das. Konnte man nicht so gut erkennen. Ich habe da auf jeden Fall viele Fotos gemacht. Teich ist dabei mit Wasserfall. Wir sind auch um einen Wasserfall herum spazierend gegangen. Ich weiß nicht, ob das ein Kescherpfad ist oder ein absichtlich angelegter Pfad war. Konnte man auf jeden Fall längs gehen, musste man bei Brennnesseln so ein bisschen aufpassen. Waren auch andere, die Fotos gemacht haben an bestimmten Stellen. Ich habe mein Stativ mitgehabt und aufgebaut und konnte mit dem Handy dann, weil ich ja an der Uhr Auslöse habe, Fotos von mir selber machen, aber auch so. Ja, dann wurde halt gezeigt, mach doch da Froschfoto, das sieht bestimmt toll aus, habe ich auch gemacht. Also Signal, den Glücksbringer vom Geocaching, habe ich fotografiert für meine Froschgruppe und für mich selber ja auch. Aber auch so halt etliche Bilder gemacht, hier und da rumgegangen, geguckt nochmal, meinen Schatten fotografiert. Gruppenfoto gemacht haben wir mit der Selfie-Stange. Also ich hatte auch noch einen Selfie-Stick mit. Da klappte aber die Bluetooth-Verbindung nicht. Ich glaube, ich muss die erstmal wieder laden. Die Selfie-Stick ist leer. Habe ich aber auch Handy-Auslösung drauf gedrückt. Ging auch ganz gut. Saßen wir alle schön in der Sonne. Ich bin eher rumgelaufen. Ich mochte nicht mehr viel sitzen vom Tag davor. Waren viele Koi-Karpfen im Teich. Ein Buddha-ähnlicher aussehender oder Mönch aussehend, ähnlich wie ein Mönch aussehender Mensch war auch am Meditieren. Meditieren, beten. Nicht genau, der hatte halt die Hände so, wie man die hält, wenn man halt Mönch ist. Fand ich auch ganz toll zu sehen. Schöne Botanik rundherum auch. Einige Skulpturen, also außerhalb des japanischen Gartens gab es auch einiges zu sehen. Mit Bepflanzung, mit Hängepflanzen. Haben wir auch schöne Plätze gefunden, wo wir tolle Fotos machen können. Wenn ich mir das jetzt noch so angucke, das sieht so irgendwie so unecht aus, als hätte man eine Fotowand im Hintergrund. Aber es war so hübsch. War so toll. Ich habe in meinem Fotoalbum, also Online-Album hier, jetzt ja nicht nur meine Fotos, sondern auch die von meiner Nichte und ihrem Mann drinne. Mal gucken, habe ich das Foto gemacht oder jemand anderes. Es war halt schöne Erfahrung da. Was auch nicht fehlen durfte, ein Automat, ein Spieleautomat, wo man Kuscheltiere rausziehen konnte. Den haben wir allerdings, und ein Elektroautomat, bei irgendeiner Raststätte, irgendwo, wo wir Pause gemacht haben, gefunden und habe ich fotografiert, weil der zu meinem Thema halt passte. Ja. Ich hatte auch in Düsseldorf noch den Glücksbringer gekauft in dem Einladen. Daruma heißt das. Daruma war ein Daruma war ein buddhistischer Priester, Begründer des Zen-Buddhismus, der nach alter asiatischer Sage bis zur Erfüllung aller Wünsche auf einen Stein saß und deshalb noch heute als Glücksbringer geschätzt wird. So ähnlich sah der Mensch aus, der da auch meditiert hatte. Wenn man einen Wunsch oder ein Ziel hat, muss man das linke Auge schwarz anmalen und bei Erfüllung das rechte Auge. Das werde ich wahrscheinlich in einem Video machen, habe ich mir überlegt. Ich sage aber natürlich nicht, was ich mir wünsche. Aber grün ist für die Gesundheit und Schönheit gedacht. Da war ja auch abgebildet, welche Farbe für was symbolisiert ist. Ich brauchte den auch nur zeigen, dann hat er einen neuen rausgesucht in einem Säckchen. Ganz niedlich gemacht. Jo, da war der Tag eigentlich auch schon wieder schnell vorbei. Auf dem Rückweg haben wir dann an dem Wasserspiel nochmal Fotos gemacht. Dann wäre doch auch tolle Szene, da kann man die Frösche auch vorfotografieren. Ja, warum nicht? Schon toll, dass andere dann kreativer sind als man selber, weil man eigentlich so geflasht von der Umgebung ist und eigentlich das genießt. Auch so Fotos zu machen und zu gucken und zu tun. Wir waren dann, ja, 13 Uhr auf dem Rückweg, 13:23, waren wir auch schon wieder bei einer Ladestation, die ganz in der Nähe von Düsseldorf ist, die ausgebaut wird, wo ganz viele neue Ladestationen entstehen sollen, die dann auch eingespeist werden vom Solardach. Also das Dach steht schon, das habe ich auch erst in einer Zeitschrift gesehen gehabt, aber da war das Dach noch nicht fertig gebaut. Jetzt ist es fertiger oder sieht fertiger aus, mit Solar auch oben drauf. Haben auch ein paar Fotos gemacht. Da war auch ein Biobäcker, das war mal ganz nett, weil meistens bei den Ladestationen ist nur sowas wie McDonald's oder Burger King, also ungesundes Essen oder Rasthof. Und da war mal ein Biobäcker. Ähnlich wie in Prag, da ist ja auch ein toller Bäcker dabei. Da haben wir uns halt auf dem Weg nach Bayern gemacht. Ist ein bisschen gruselig, wenn man bei Corona nachdenkt, was man so alles gemacht hat. Aber ich habe es mir auch wirklich schwer gemacht, Urlaub zu machen, nicht machen. Ich wäre aber eingegangen. Es ist halt nicht einfach, wenn man bedenkt, man könnte es anschleppen, man könnte es selber krank werden. Aber meine Familie war da sehr relaxed. Die werden nicht krank. Die arbeiten eh im Lebensmittelhandel und haben so viele Begegnungen, meinten die. Da werden die eh nicht krank. Ja, 22:37 waren wir in der Brauereigaststätte angekommen, wo wir übernachtet haben in Bayern. Ungefähr 16 Minuten Fahrt bis zu meiner Schwester. Das war sehr praktisch. Eingerichtet. Ich hatte Fotos auf Facebook gezeigt, da schrieb schon jemand, ob ich im Kloster bin. Also man könnte es so beschreiben, schöne kleine Parzelle mit Bett, Holzdekor an der Wand, also Holzverkleidung an der Wand so ein bisschen. Jo, spartanisch eingerichtet, aber es gibt einen Fernseher, Schreibtisch, Kleiderschrank, ein tolles neues Badezimmer. Also es sah alles sehr toll neu aus, mit schöner Dusche, oh, die war auch toll. Habe ich am nächsten Morgen genutzt. Ich habe extra ein bisschen gewartet, damit ich nicht zu früh laut bin, weil nebenan war ja meine Nichte im Zimmer. Die hat einen Doppelzinger. Ich habe dann auch um 7.40 Uhr Foto gemacht, wie ich gelernt habe. Also ich habe vorher gelernt so ein bisschen. Japanisch natürlich. Ein bisschen mehr schlecht als recht. Ich musste alles Mögliche in Lila noch nachschreiben, weil das falsch war. Ja, man sollte sich vorher nochmal die Grammatik nochmal angucken, bevor man anfängt, was zu arbeiten. Das habe ich heute auch beim Lernen wieder gemerkt. Hätte ich nochmal die Grammatik angeguckt, hätte ich das Richtige gemacht, weil dann hätte ich auch nochmal Vokabeln geguckt und gewusst, ach, das heißt das und nicht das. Deswegen, wenn man dann was verwechselt und die Fragestellung oder die Aufgabenstellung schon missversteht, macht man Fehler. Komischerweise habe ich aber eins richtig geschrieben. Nihongo o benkyou shimasu. Jo. Und der Rest musste halt auch neu gemacht werden. Gab auch schön lecker Frühstück dann. Um 8.43 Uhr hätten wir Tablets auf den Tisch bekommen. Mit eingepackt in Folie, wo halt Aufschnitt drauf ist. Wurst, Käse, eine Scheibe Gurke, ein Stück Tomate, Philadelphia, Marmelade, Butter. Auf dem anderen Teller waren dann Brötchen. Es gab Kaffee, Man hat noch nachbekommen, wenn man wollte, Orangensaft. Gekochtes Ei gab es. Es hätte aber auch Rührei sein können. Und noch verschiedene andere Sachen. Also wurden gefragt, was wir noch gern hätten. Also das war ganz nett gemacht, finde ich. Und halt, ne, wegen Corona-mäßig halt eingepackt und nicht, dass man halt buffetmäßig rumlaufen konnte. Auch ganz urig eingepackt. Sah auch ganz urig aus. Haben wir ja nach dem Frühstück uns auf den Weg gemacht. Bis 10 sollte man auschecken. 10:07 Uhr waren wir allerdings schon auf dem Inn. Ich habe mich ein Foto gemacht, kurz bevor wir bei meiner Schwester waren. Und da war nämlich schon 10:18 Uhr, dass meine Großnichte ein Geschenk ausgepackt hat. Ein Mitbringsel, was ich genäht und gestickt habe. Handtücher. Weil Urlaubsbesuch war halt Babygucken, Kindskicken. Meine Großnichte mit ihrem Bruder, den Kleinen, 9,5 Monate ungefähr. Und die ganz kleine süße Mausi, die erst geboren wurde im Mai. Mal gucken, noch wie sie Baby sind, noch so klein sind. Ja. Sonst kriegt man das ja nicht so wirklich mit. Wollte halt gerne Familie mal wiedersehen. Bella, kleiner Hund, Terrier, war auch da, hat sich freudig begrüßt, hat mich wiedererkannt. Haben wir schon Mittagessen gegessen, Spaghetti Bolognese, Kaffeekuchen, gab selbstgemachten Kaffee, selbstgemachten Kuchen. Ich komme durcheinander. Selbstgemachten Kaffee, so Barista-Kaffee gab es bei seiner Schwester und nicht bei meiner. Ich komme durcheinander. Schön auf der Liege wieder gelegen. Ich glaube, das habe ich vom anderen Urlaub auch erzählt, die tolle Liege. Die hätte ich immer noch gerne. Ja, schön im Schatten kann man darauf liegen und relaxen. Und den Falken nochmal angeguckt, also gezeigt. Ich kannte die ja schon. Tauben habe ich da gesehen. Zur Eule habe ich mich wieder nicht hingetraut, weil keiner da war. Und ich möchte nicht Holz wegmachen und hingehen, wo was mir nicht gehört, nicht mein Grundstück ist. Auch wenn es Familie ist, aber es ist ja halt angeheiratete Familie und da will man ja auch nicht einfach stören. Eine Großnichte hat auch ein Kaninchen gezeigt, Hühner gezeigt, ihr Zimmer wieder gezeigt. Hat sich wieder ein bisschen verändert, ist ja größer geworden. Hat so ein Hochbett, damit sie es mit dem Geschwisterchen dann auch besser teilen kann. Jo, ein bisschen die Zeit genossen. Und dann sind wir auch schon wieder weiter. Und sind dann mitten in der Nacht, so 21:50 Uhr ungefähr, in Weimar angekommen und haben dann eine Figur gesucht. Ja, auch Muggel können verrückt sein. Wir haben die Figur gesucht von Goethe und Schiller, ist das, glaube ich. Sind beide da gestorben und da gibt es auch Figuren, einzelne, aber es musste die sein, wo beide drauf sind. Und die haben wir tatsächlich auch gefunden beim Marktplatz und konnten Fotos machen. Allerdings ein bisschen doof, dass da unter den Figuren so viele Leute saßen. Aber naja, haben auch ein Selfie gemacht, da sieht man die Menschen nicht. Bei anderen schon, aber es hat auch keiner was gesagt. Und die müssten gemerkt haben, dass wir auch Fotos gemacht haben. Dann waren wir auch schon, ja, auf dem Weg nach Hause. Irgendwo, keine Ahnung wo, Pause gemacht und Augen zu. Ich war so K.O., so müde. Sobald er Auto auf ausgemacht hat, war ich weg. Ich war eigentlich schon immer am Einnicken und dachte ich, nicht einschlafen, nicht einschlafen, sonst schläft der Fahrer auch ein, nicht einschlafen. Naja, wie wir angehalten haben, Auto aus, zack, Kopf zur Seite und ich war weg. Hab dann erstmal geschlafen. Ich weiß nicht genau, ob wir nur 2 Stunden geschlafen haben oder wie. Es kam mir so kurz vor. Aber mehr wie 2 bis 4 Stunden, also höchstens 4 Stunden Schlaf hatten wir auch nicht. Dann ging es auch schon weiter wieder. Ich durfte tatsächlich selber auch Auto fahren. Also wir sind mit unserem Auto gefahren. Ich durfte dann auch fahren. Ja. War auch kein Problem, war gut, war ja auch hell, nicht dunkel mehr. Ganz schön. Aber so ein Trip ist auch anstrengend. Da brauchte man erstmal einen Tag völlige Ruhe. Nichts tun, außer mal Toilette gehen. Ja, Hallo sagen und wieder zu Bett, kuscheln mit den Hunden. Ich hatte dann auch das Glück, dass, also bei der Schwester von Sebastian konnten die ein Das ist das Massagekissen testen. Das habe ich dann auch bestellt. War 10 Euro günstiger zu dem Zeitpunkt auf Amazon. Da hat man dann gleich, zack, den Gutschein genutzt. Und das kam Dienstag dann auch an. Also am selben Tag, wie wir nach Hause kamen, kam es nachmittags irgendwann an. Oder? Ja, ich meine am selben Tag, wie wir hier waren. Ja. Wobei es erst hieß, es verspätet sich, hat sich aber nicht verspätet. Also die Nebengeräusche ist mein Hund, der sich abschleckt, und draußen mein Mann, der Steine entsorgt. Unser Garten soll dies Jahr wirklich mal gemacht werden und da werden Steine entsorgt schon. Gehweg, Platten, Steine, weg, weg, weg. Wird schon gemacht. Ah ja, Nebenwissen oder unnützes Wissen für Nicht-Otscha-Otscha-Fans. Bei Schweitenkirchen, der Rastplatz, wo man auch laden kann, wo wir letztes Jahr auch dreimal da waren, auf dem Hinweg einmal, auf dem Rückweg zweimal, gibt es Otscha-Otscha-Tee, ungesüßter, unbehandelter Tee. Alle drei Sorten in Mass. Außer der Cookie-Char, der war nicht in der Kühlung, aber da war trotzdem genug. Super gut aufgebaut, tolle Werbung. Muss man sagen, war nicht schlecht. Ich trinke den Cookie-Cha, das ist grüner Tee. Dann gibt es noch Soba-Cha, das ist Buchweizentee. Und dann, ich weiß nicht, ob der Früchtetee umbenannt wird oder wie er gerade heißt. Rote Packung ist Früchtetee, der ist auch recht fruchtmäßig, früchtig. Ich mag keinen Früchtetee, von dem her ist das nicht so meins, aber ich hätte trotzdem nochmal gekauft und getrunken. Aber ja, also eisgekühlt ist das nochmal eine Nummer besser als so. Aber man muss dran gewöhnt sein, einen Tee ohne Zucker. Wenn man so ein Zuckermonster ist, dann ist das nichts für einen. Ich kenne hier so welche, die haben getestet und sagen, nee. Es ist wirklich Geschmackssache, aber ja. Aber ich finde gut. Vor allem da sind keine Zusatzstoffe drin. Es ist japanischer Tee drin. Kaltgebrühter Tee. Ohne Zucker. Ja. Also eigentlich gar nicht so viel erlebt und kein langer Urlaub, aber es war trotzdem schön und beeindruckend kurz. Es waren massig asiatische Menschen dort. Ich sage asiatische Menschen, weil ich nicht einschätzen kann, wie viel davon Japaner, Chinesen, Taiwanesen, Koreaner oder auch andere, wo die herkamen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit die Leute so angaffen und mustern, wo die herkommen. Geht ja nicht. Fand ich aber schon toll. Ich habe auch immer versucht zu hören, wenn die sprechen, welche Sprache das ist. Ist man immer ganz enttäuscht, wenn die einfach Englisch oder Deutsch reden. Ja. Selbst habe ich nicht Japanisch gesprochen. Ich habe mich nicht getraut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, wenn ich nur mit meiner Nichte und ihrem Mann da gewesen wäre. Aber wir waren ja jetzt zu fünf da. Kann ich nicht sagen, ob ich mich dann getraut hätte oder nicht. Aber ich habe vorher schon geübt und auch einen Kurs angeguckt. Also bestellen hätten können, hätte ich gekonnt auf Japanisch. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Aber vielleicht klappt das ja demnächst. Ich mache ja den japanisch singenden Kurs. Und jetzt hatten wir Singtreffen am Samstag. Da sind dann 4 Japanerinnen, ein Deutscher und ich. Und wir singen dann zusammen. Ist so unterschiedlich. Erst deutsche Version, dann japanische Version oder zuerst japanische, dann deutsche Version. Wird 6-mal gesungen. Also man singt immer nur 4-mal. 2-mal singen wir alle zusammen und 2-mal singt man alleine. Damit sie auch hören kann, ob wir die richtige Aussprache haben. Da haben wir dann auch geübt. Also ich muss das Z, Z und das Horror üben. Mit der Aussprache. Da habe ich noch ein bisschen Probleme mit bei, aber das wusste ich selber auch. Und die haben das Problem mit Frühling, das Ü und hört. Das Ö hört. Auch gesagt, bei Frühling könnt ihr auch besser üben mit Früh. Sehr schneller. Kann man öfter sagen. Früh, früh, früh, statt Frühling, Frühling, Frühling. ganz lustig. Waren alle so ein bisschen verschüchtert anfangs, aber dann beim Tschüss sagen ging das dann auch ganz niedlich zu, dass wir alle Tschüss gesagt haben. Und da sagt man dann halt auch zur Begrüßung Konnichiwa und auf Wiedersehen, in, weiß ich nicht genau, in welcher Reihenfolge ich das gesagt habe, ob richtig oder falsch, keine Ahnung. Sayonara, Matane. Also auf Wiedersehen, bis bald. Bye bye. Das war komisch. Also, tschüss.